mit. Stahlflügel durchschneiden die Nacht. Motoren brüllen, kein Licht entfacht. Gefesselt, Blindzeit entgleitet. Die Stadt schreit, doch niemand begreift. Gesperrt allein in fremden Wänden. Verhöre schleichen wie kalte Hände. Sie fragen, sie lügen, sie brechen nicht. Doch tief in mir brennt immer noch Licht. In die Dunkelheit, gefangen, keine Wirklichkeit. Vergessen, doch die Stimmen schreien. Dezember wird niemals vergehen. Deine Schreie hallen nur in Stufen. Joshael, dein Name verblasst. Doch die Schatten flüstern ihn ohne Rast. Luigi, Althöfer, Schattenmann. Refgeist mit blutigem Plan. Entführt das Licht in dunkle Nacht. Sein Flüstern wird zum Angst gedacht. Hier spricht die CIA. Verfolgung eingeleitet. I'm und Sammy, 3 Stunden ohne Pause. Sie kommen, sie suchen die Schatten. Sie rufen in die Dunkelheit. Gefangen, keine Wirklichkeit. Vergessen, doch die Stimmen schreien. Vergessen!